Ein Verhältnis zu Behörden. Der vergessene Beamte von Manuel Schallkammer. Gelesen von eben jenem. Kapitel 5. Von Notizen und staubigen Archiven. Dann gab es immer diese Momente des Fragens und Grübelns im Büro. Das waren zwar keine richtigen Zweifel, aber doch Bedenken, ob seiner der von Herrn S. gefällten Entscheidungen und der korrekten Herangehensweise an manche Dinge, die ihn plagten und ihn nicht zur Ruhe kommen lassen wollten. Habe er tatsächlich richtig gehandelt? Oder habe er etwas übersehen? War es überhaupt die richtige Methodik? Oder könne sie aufgrund einer hier vorliegenden Gegebenheit gar nicht angewendet werden? Irgendetwas in seinem tiefsten Inneren mahnte ihn wieder und wieder zu überstürzt zu handeln. Besser, sagte er sich oft, war es doch abzuwarten, um die Sache zu überdenken, sie zu einem späteren Zeitpunkt erneut aufzurollen, um mit einem etwas anderen Blickwinkel betrachten zu können. Die Zeit wird aber nicht nur sprichwörtlich dem Gelde gleichgesetzt, sondern ist eine der wenigen Konstanten, auf die man sich in der Moderne stets verlassen konnte. Bei dieser Feststellung blickte Herr S. wieder misstrauisch auf die Uhr. Was aber helfe es, wenn er das Geld für Absurditäten zum Fenster hinauswerfe und dann in Zeiten der Not in Verlegenheit käme, nicht die für die Umsetzung wichtigen Geldmittel zur Verfügung zu haben? Besser noch warten. Eine Lösung, eine Antwort wird sich schon finden. Aber erstens müsse er abwarten, sich konzentrieren, galt es doch vorerst noch über die richtige Frage Gewissheit zu erlangen. Vielleicht und möglicherweise würde er schon bald die Torheit der Frage an sich erkennen und könne sie somit entsprechend umformulieren oder aber durch eine andere ersetzen, die in der richtigen Antwort wiederum einen Schritt näher brächte. Als die Notizen daraufhin zu durchwühlen begann, fragte er sich, wann er sie eigentlich alle angefertigt hatte. An einige erinnerte er sich noch ziemlich gut. Teilweise erinnerte er sich sogar noch daran, was er einst darauf geschrieben hatte. Andere wiederum gab ihm Rätsel auf, waren undeutlich und abstrakt gehalten. Sie umschrieben einen gewissen Umstand, eine damalige Problematik, oder sollten ihn wohl an irgendetwas erinnern. Auf den neueren war wenigstens das Datum notiert, mit dessen man dann dazu in der Lage war, den betreffenden Akt hervorzusuchen. Die alten jedoch, ja, die alten bereiteten ihm am meisten Kopfzerbrechen. Aber stammten sie auch wirklich alle von ihm selbst, oder mochten sie nicht eher doch eine Hinterlassenschaft seiner Vorgänger sein? Er wusste sich diesbezüglich einfach keinen Rat. Wenn sie tatsächlich von ihm selbst stammen sollten, war es jedenfalls schon lange her, dass er sie geschrieben hatte, da es ihm ansonsten doch hätte einfallen müssen. Bestimmt waren bereits mehrere Tage, wenn nicht unter Umständen sogar etliche Wochen vergangen, seit er die letzte Frage ausführlich erörtert hatte. Die meisten der Notizen stammten aber definitiv noch aus den Zeiten des Parteienverkehrs. Möglicherweise aber lagen sie auch schon früher dort. Der angesetzte Staub war auf manchen Exemplaren so dick geworden, dass man die Schrift schon kaum noch zu erkennen vermochte. Dieser Sachverhalt alleine habe natürlich noch nichts zu bedeuten, da jene Räumlichkeiten der Sachbearbeitung und Archivierung den Staub förmlich anzuziehen schienen. Weshalb das so war, war in der Vergangenheit bereits ausführlich von ihm erörtert worden. Herr S. war damals nach zahlreichen Stunden der Recherche und Untersuchung zum Schluss gekommen, dass es auf die Beschaffenheit der Archive selbst zurückzuführen sei, die da meist hohe, schlecht belüftete Räume mit groben Holzgiebeln und Holzböden waren, in denen der Staub zwar hereingeweht werde, jedoch aufgrund der Lage des Raumes keine Möglichkeit mehr hatte, wieder hinaus zu gelangen. Die vielen Gelehrten, die da ein- und wieder ausgingen, nicht zu vergessen die Archivare selbst, die den Staub ja schon fast an ihren Stiefeln hereintrugen. Ja, diese Diese Leute waren nicht minder verantwortlich für die baldige Verschmutzung jener Räumlichkeiten. Nie aber würde es einem dieser Beamten einfallen, einen Akt, nachdem dieser einmal abgelegt worden war, nachträglich zu säubern. Denn ein abgelegter Akt befindet sich bei den Akten. Und Akten säubere man grundsätzlich nicht. Jedenfalls nicht, ehe man sie wieder einmal benötige. Und auch dann nur äußerst rudimentär. Auf jeden Fall würde so etwas nie jemand tun, der mit den Akten vertraut wäre oder damit arbeite. Und Zugang aber haben eben nur jene Menschen. Ja, da beißt sich der sprichwörtliche Hund in den eigenen Schweif. Selbstredend habe ich auch schon die Möglichkeit der Auslagerung dieser Reinigungstätigkeiten in Erwägung gezogen. Aber die Gefahr von Veruntreuung vom Büroeigentum ist eben nicht von ungefähr. Abgesehen davon sind viele der in den Akten befindlichen Niederschriften äußerst persönlicher Natur und sollen schon im Interesse der Partei selbst so gut als möglich vor fremden Augen geschützt werden. Dann wäre da noch der alte Prinzipal, der seiner grundsätzlich konservativen Haltung nachkommend solch revolutionären Ideen von Natur aus eher ablehnend begegnet. Und das hat sich in den letzten Jahren auch nicht merklich geändert. Das bringt jedoch der Posten des obersten Verwalters so mit sich, denn ansonsten wäre das Büro wohl auch nur sehr schlecht zu führen, wenn sich alle paar Tage die Regeln ändern täten. Zutritt zum Büro, um den Prinzipal zu zitieren, haben ausschließlich die Beamten und die Dienerschaft des Büros und auch nur in den offiziellen Amtszeiten. Mitunter misstraut er aber sogar seinen eigenen Sekretären und verlässt nicht ohne Absicht stets als letzter das Büro. Nein, gründlich säubern würde diese Räume in nächster Zeit wohl kaum jemand. Die überwiegenden Nachteile stechen bedauerlicherweise in diesem Fall den Vorteil eines sauberen und aufgeräumten Archivs aus. Ende des 5. Kapitels. Gelesen von Manuel Scheikammer.